1. Wenn er das Land durch das Los als Erbesitz verteilt, sollte er dem Herrn einen heiligen Bereich von 25.000 Ellen Lange und 20.000 Ellen Break Widman. 2. Von dieser Flasche entfallen 500 Ellen im Quadrat auf das Heiligtum, wobei ein zusätzlicher Freier Streifen von 50 Ellen als Bezirk dient. 3. Innerhalb Diocese-Gebiet sollst du ein Flash von 25.000 Ellen Lange und 10.000 Ellen Breit abmessen, auf der das Allerheiligste errichtet werden soll. 4. Dieser Heilige Landenteil gehort den Priestern, die im Heiligtum dienen und vor den Herrn treten dürfen, dient ihnen als Wohnraum. 5. Ein weiterer Bereich von 25.000 Ellen Lange und 10.000 Ellen Breit wird den Leviten als Grundbesitz zugeteilt, damit sie dort zwanzig Städte bewohnen können. 6. Für die Stadt sollte ein Gebiet von 5.000 Ellen Breit und 25.000 Ellen Lange festlegen, das dem gesamten Volk Israel als gemeinsames Eigentum gehort. 7. Dem Fürsten steht Land auf beiden Seiten des Heiligen Bereichs und des Stadtgebiets zu, das sich von der Westgrenz bis zur Ostgrenz des Landes erstreckt. 8. Dieser Grundbesitz soll dem Fürsten gehören, damit das Volk nicht mehr unterdrückt, sondern den restlichen Boden den Stammen Israels überlässt. 9. Gott, der Herr, fordert die Fürsten Israels auf, gewollten Bedruckung zu binden, stattdessen recht und gerechtigkeit zu üben und das Volk nicht mehr zu berauben. 10. Seid verpflichtet, korrekt wagen soigen or Massenheiten für trocken und flussig gutter zu verwenden, einen fairen Handel zu garantieren. 11. Das Efer und das Bath sollen einheitlich geregelt sein, wobei bei Jewels den Zenten Teil eins Chomers ausmarken, der als Grundmaß dient. 12. Ein Siegel Soldier or 20 Jahre insprechen, und die mein Wort auf einen Gesamtwert von 50 Siegeln festgesetzt. 13. Dies ist die Abgabe, die Leisen Salt, Jewels ein Sechstel Efer von Jedem Choma Weisen und von Jedem Choma Gerst. 14. Für das all gilt die Bestimmung, das ein Zentel Bath von Jedem Chor abgegeben werden muss, wobei Zen Bath ein Chor ergeben. 15. Zudem soll von Jesuihundert Schafen der Herden Israels ein Tier als Opfergabe für Spice Dash, Brand und Heilsopfer zur Sühne dargebracht werden. 16. Das gesamte Volk des Landes ist dazu verpflichtet, dies besonderen Abgaben und den Fürsten in Israel zu entrichten. 17. Der Frustrag die Verantwortung für die Brand Dash, Spice und Trankopfer und den Festen, Neumenden und Sabbaten, im Sühne für das Haus Israel zu erwirken. 18. Gott, der Herr, befiehlt, ersten Tag des ersten Monats einen fellefreien Jungen Steier zu opfern, das Heiligtum Rituell zu reinigen. 19. Der Priester soll Blut von diesem Sundopfer nehmen und essen die Terpfossen des Tempels, die Ecken des Altars und die Pfosten des Inneren Vorhofs streichen. 20. Dieselbe Reinigung soll ersten Tag des siebten Monats für Diogenigen erfolgen, die aus Item oder Unwissenheit gesündigt haben, den Tempel zu entzünden. 21. Wesenten Tag des ersten Monats beginnt das Passafest, bei dem sieben Tage lang Angesortes Brot gegessen werden muss. 22. Diesem Tag soll der Frust sowohl für sich selbst als auch für das gesamte Volk einen Steier als Sundopfer vorbereiten lassen. 23. Waren der sieben Festage soll taglich sieben Stier und sieben Widder als Brandopfer soe einen Ziegenbock als Sundopfer für den Herrn darbringen. 24. Als Speisopfer soll zu jedem Stier und jedem Widder ein Efer getreid soe ein Hin all hinzufügen. 25. Fünfzehnten Tag des siebten Monats soll waren des sieben Tagigen Hauptfests Dieselben Opfergaben in Gleicher Mensch bereitstellen.